Verkäufe im Hotelkiosk. Übung 3b. Hören Sie. Vergleichen Sie mit Ihrem Dialog. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie auch Filme? Ja, sicher. Was kostet ein Film? Ein Film kostet 4 Euro. Gut, geben Sie mir dann bitte einen Film. Hier. Ich hätte gern auch 2 Ansichtskarten und einen Kugelschreiber, bitte. Bitte sehr. Was macht das? Der Film kostet 4 Euro. Die Ansichtskarten einen und der Kugelschreiber 2 Euro. Das macht zusammen 7 Euro. Oh, tut mir leid, ich habe nicht genug Geld hier. Ich lasse den Kugelschreiber da. Also 7 minus 2, das macht 5 Euro, bitte.